Ich bin ein Farbiger, ein Neger, ein schwarzer Niemand, ein Dschungelkater, Kinderschreck, Kupich haben schwarzer Dreck, Onkel Tamen und Clotello, Voodoo und Mau Mau, Baumwollzupfer, Kongo Affe, Kase Wumu, Straßenschläger, Frauenschänder, Lumumba Rowdy, Tischabwischer, Scheißhausputze, schwarze Schwein mit dicke Lippen, Tittenkopf mit breiter Nase, Harlem Slum Bewohner, Präsident der Vereinigten Staaten der Liebe, President of the United States of Love, shit. Neger essen nicht, die fressen. Melonen, Wassergrütze und Maisbrot. A Schweinerippe, sag er doch. A Schweineschwänze, sag er doch. A schwarzer Erbsen, sag er doch. A Schweinespeck, sag er doch. A Schweinefett, sag er doch. Und seid ihr heute brav, dann kommt der schwarze Mann.